So, alle herzlich willkommen zu diesem kurzen Kurs über die Brahma-Viharas. Sehr faszinierendes Thema, das hoffentlich für uns alle von Nutzen wird. Nicht nur hier, aber im täglichen Leben, in Zukunft, dass wir dieses Wissen über, wie man die positive Gefühle anwenden kann. Heute nur sehr kurz, wir gehen über den Tagesplan. Vielleicht bitten wir den Tonschüssel, dass er uns mit dem Tagesplan vertraut macht. Ja, wir haben vorhin wir haben Druck gehabt, deshalb die Rezitationstexte bekomme ich erst morgen. Und ich komme jetzt auf die auf den Tagesablauf zurück. Das werde ich jeweils an jedem Gebäude aufhängen. Da können Sie das nochmal durchschauen. Hier im Meditationshaus, im Hauptgebäude und auch drüben, drüben auch. Im Gasthaus. Wir fangen an um 4 Uhr morgens bis 5 Uhr die Qigong. Und um 5 Uhr bis 6 Uhr haben wir die erste Meditationssitzung. Und hier noch zu erwähnen ist, Banda ist sehr, sehr mitfühlend und meint, weil es für einige Leute hier ein bisschen Schwierigkeiten haben wird, früh aufzustehen. Wenn jemand meint, er kann nicht um 4 Uhr aufstehen, um bei den Qigong mitmachen zu wollen, der kann erst um 5 Uhr kommen zur Meditation. Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf. Da fehlt jemand. Wer? Du, das ist ja dir. Was haben wir? Okay, geil. Wir haben jemanden vergessen, aber egal, er spricht auch noch. Okay. Gut. Jetzt diejenigen, die an Qigong teilnehmen möchten, sie können erst diese kurze Einleitung studieren. Ja. Das ist natürlich frei für die Mönche und für die Laien. Dann es kostet 3 Euro, die dann in den Kasten von dem Tempel, Dana für Tempel, Sie bitte geben. Wo gibt es Dana für Tempel? Wir haben den Kasten für Dana. Dann übergeben Sie gleich den Mönch hier. Ja. Haben Sie schon? Ja, wir haben noch welche. Okay. Und dann diejenigen, die. Ja, das ist uns, der kann sie eins nehmen. Nochmal zurück zum Tagesablauf. Um 6:20 sollen wir unten sein, im Speiseraum. Sollen wir schon anfangen, um Essen zu nehmen. Das ist so am Buffet. Dann nehmen Sie das Essen. Aber spät in 6:20 soll man schon da sein. Nicht so spät. Nach dem Frühstück, also 7 Uhr gibt es so eine gemeinsame Arbeit, das heißt, hier wird dann ein bisschen Arbeit verteilt, sei es kehren, sei es putzen. Das von 7 bis 7.30 Uhr und danach kann man sich ein bisschen ruhen. Und morgen fängt es noch nicht an, aber übermorgen um 7 Uhr bis 8 Uhr hat jeder hier eine Gelegenheit, persönliche Interview. Das ist unten nicht? Unten. In meinem Zimmer. Ja, unten. Das ist direkt, wenn man hier reinkommt, direkt das Zimmer. Das fängt erst übermorgen an, nicht morgen. Kann man persönliche Fragen stellen. Von 8 bis 11 Uhr. Da gibt es zuerst Bandha-Erklärung zu der Methode. Ja, Meditationstechnik, der Methoden. Und ab und zu, dann gibt es Meditationssitzung, verbunden mit Gehen und Sitzen. Ja. Und Mittagessen ist auch wie vorhin, aber jetzt auch 11.20 Uhr soll man schon da sein. 11.20 Uhr. Nicht? Ich stehe 11.30 Uhr, aber 11.20 Uhr soll man da sein, sich Essen nehmen und sich an den Tisch begeben. Und nach dem Mittagessen kann jeder sich die Zeit einteilen, kann er Spaziergänge machen oder meditieren oder sich ausruhen. Um 14 Uhr fängt es wieder an, 14 bis 17 Uhr ist immer Meditationssitzung. Und um 17 Uhr gibt es dann Abendessen. Und wir fangen um 19 Uhr wieder an. 19 Uhr gibt Bandha zur Sutra-Erklärung. Erklären zu Dharma. Ja. Und dann nach der Erklärung gibt es dann auch Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann noch eine Frage, wie lange alle sind, können wir die Sitzung nicht zu lang, nicht zu kurz, dann wir machen eine Stunde, ist okay? Alle können eine Stunde sitzen? Oder ist es zu lang? Manchmal liegen. Liegen? Sie haben wirklich gesundheitliche Gesundheit nicht so stark. Das hat sie schon davor angefragt. Liegen ist nicht ideal, besser stehen. Aber wenn es nicht geht, was kann man machen? Wenn Sie meinen, Sie können in Liegen meditieren. Aber in Liegen ist schwierig zu meditieren. Haben Sie mal versucht, im Liegen meditieren? Na gut, dann die Füße diese Richtung. Hm? Nicht die Richtung von Buddha. Hm? Nein, das ist da. Okay. Ja, dann. Dann ich erkläre. Ja, achso, ich habe noch vergessen. Der Kurs endet dann am Sonntag nach dem Frühstück. Und wir machen Frühstück und wer zu Mittagessen bleiben möchte, kann bleiben. Und ich weiß nicht, ob es noch welche Fragen gibt zum Ablauf. Ja, bitte. Samstag, Samstagabend, ja, Sonntag, wir können noch zusammen meditieren vor dem Frühstück und Qigong üben. Und mit Frühstück, also weil ich muss zurück nach zu meiner Einsiedlerei fahren und unterwegs möchte ich noch meine Verwandte besuchen, dann wir fahren nach dem Frühstück. Aber ja. Sie können noch bleiben, ne? Diejenigen, die. Ja. Dann Sonntag nach dem Frühstück ist so wie. Ja. Ich glaube, ich habe da an den Freitag so eine falsche Angabe gemacht. Ne? Mhm. Ja. Deshalb habe ich auch wieder Fragen. Ja. Aber weiß ich, wenn du schon eingeplant hast, kein Problem. Ja. Muss mal gucken, ob ich das noch. Ja, das ist kein Problem. Ja. Dann ich erkläre ein bisschen über die Thematik von diesem Retreat. Ist besonders wichtige Thematik für Verständnis von Buddhismus. Hm? Eigentlich Verständnis von Buddhismus hat viel zu tun mit Verständnis von den Gefühlen. Hm? Wir sind sozusagen im Zustand von Samsara wegen unserer Bündnis an Gefühle, hm? In dem der Geist ist durch unsere Empfindungen definiert. Empfindung ist Hauptfaktor von in unsere Beziehungen zu sich selbst und zu den anderen Mitmenschen und Mitwesen und Objekten. Wir sind, unser Geist ist durch Empfindungen definiert. Was wir empfinden, das wir unterscheiden. So sollte man verstehen. Und indem die Gefühle nicht positiv sind, ist auch der Geist nicht positiv. Das sollen wir lernen, das sollen wir erfahren, das sollen wir verstehen. Wenn wir das verstehen, verstehen wir Buddhismus. Und deswegen ist es so wichtig, positive Gefühle, positive Empfindungen zu entwickeln. Und für das im Buddhismus gibt es eben das, was wir hier als Thema behandeln werden, die Meditationen über die vier Brahma-Viharas. Brahma, eigentlich in indische Tradition, heißt der höchste Gott. Der höchste Gott ist Brahma. In Hinduismus Brahma ist auch der Schaffer von dieser Welt, indem wir Buddhisten nicht glauben an einen Schaffer, dass die Welt oder die Welt schöpft. Für die Buddhisten, Brahma hat auch Bedeutung von Besten. Die Besten bleiben des Geistes, sind die Bleiben, die durch Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut definiert sind. Indem, wie wir gesagt haben, unser Geist ist durch Empfindungen, durch Gefühle definiert. Wenn wir ihn durch Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut definieren, dann ist es Zustand von dem sozusagen befreiten Geist. Diese Befreiung von diesen Gefühlen heißt in der buddhistischen Tradition, von in allen buddhistischen Traditionen, die schönste Befreiung des Geistes. Schönste Befreiung des Geistes ist mit den schönsten Gefühlen, die wir haben. Bitte überprüfen, ob die schönste Gefühle, die wir haben, ist Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Ob es noch schönere Gefühle gibt, bitte überprüfen. Um Buddhismus zu verstehen, wir haben nur ein Labor. Und das ist dieser Körper und dieser Geist. Andere Labor haben wir nicht. Bitte überprüfen, ist das wirklich so, dass die schönste Gefühle, die wir haben, ist Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Und ob die Gefühle wirklich den Geist sozusagen kontrollieren, unter Kontrolle haben. War, da kommen noch zwei andere Freunde. Dann sollen wir wiederholen, was wir gesagt haben. Wir kommen nur zum Dharma-Hören. Nur zu Dharma-Hören. Ja. Na prima. Dann. Ihr könnt es nach vorne rücken. Ihr könnt es nach vorne rücken, sonst hört ihr hinten nicht so gut. Ah, okay. Dann hören Sie bitte sehr, sehr gut, weil wir sprechen über sehr gute Sachen hier. Und das ist Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Und wir haben erklärt, dass es die besten Sachen gibt, dass die Wesen haben. Wenn Sie an etwas Besseres denken können, bitte, bitte Sagen Sie uns, hm? So, indem wir positive Gefühle und Empfindungen entwickeln, wir entwickeln einen positiven Geist. Und ein positiver Geist ist sozusagen, so mindestens glauben wir Buddhisten, ist das Beste, was man im Leben erzeugen kann. So sind wir überzeugt. Und deswegen meditieren wir, damit wir so einen positiven Geist erzeugen. Weil der Geist ist eigentlich unsere Erzeugnis, ob wir davon bewusst sind oder nicht. Wir haben ihn selbst erzeugt. Und indem wir ihn selbst erzeugt haben, wir müssen lernen, wie wir ihn selbst auch für unsere Wohl und für Wohl von den Wesen anwenden können. Und dafür eben ist diese Meditation über Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, also von kritischer Bedeutung. Und das werden wir üben. Natürlich nicht mal die Meditation von Liebe kann man in 5 Tagen beherrschen, nicht zu sprechen von den 4 besten Bleiben des Geistes und der Gefühle. Bleibe, gerade haben wir erklärt, Bleibe des Geistes ist Bleibe der Gefühle. Das muss man verstehen. In der buddhistischen Tradition Gefühl heißt Formation des Geistes. Gefühl und Wahrnehmung formieren den Geist. Und wir sind durch Geist formiert. Nichts anderes. Ob wir es wissen oder nicht, so ist es einfach. Und wir meditieren, damit wir es wissen eben. Das ist die Omitabo. Das ist die Funktion von Meditation, dass wir lernen, dass wir durch Geist formiert sind. Und Geist ist durch Gefühle formiert und Wahrnehmungen. Wenn wir die unter Kontrolle haben, haben wir den Geist unter Kontrolle. Wenn wir den Geist unter Kontrolle haben, haben wir alles unter Kontrolle. Und wenn wir alles unter Kontrolle haben, sind wir befreit. Aber wir wissen, dieser Prozess ist nicht so leicht. Man muss sich Mühe geben und lange, lange Zeit üben. Jetzt, der buddhistischen Tradition nach, nehmen wir zum Beispiel, wenn jemand, einige von uns sind auch mit Studium von Buddhismus beschäftigt, wenn wir zum Beispiel, ja, die Sutra Alankara von Asanga, der weise Asanga hat gesagt, diese Meditation über diese 4 Gefühle hat 4 Vorteile. Über diese Vorteile werden wir dann in den nächsten Tagen ein bisschen mehr reden können, aber wir sollen davon ein bisschen bewusst sein. Erster Vorteil ist, wenn man diese edle Gefühle, wenn diese edle Gefühle unseren Geist kontrollieren, dann wir automatisch dann schwächen die negativen Gefühle, indem, wenn wir Liebe, wir werden lernen in den nächsten Tagen, was Liebe im buddhistischen Sinne bedeutet. Wenn Liebe, Meditation über Liebe geübt wird, dann was passiert? Unsere Zorn, Hass, geht weg. Also Liebe und Hass können nicht zusammenkommen. Wo Liebe ist, gibt es keinen Hass. Wo Hass gibt, gibt es keine Liebe. Eine Liebe ohne Hass ist eben das, was die Buddhisten als Liebe bezeichnen. Also Liebe ohne Zorn. Wie kann Liebe ohne Zorn existieren? Indem man Liebe als Freundschaft versteht. Und für die Buddhisten Liebe, wahre Liebe, ist Metta. Was bedeutet Freundschaft? Dann Liebe kann nicht zusammen mit Zorn oder Hass in einem Geist entstehen. Nicht möglich. Wenn Liebe mit einem Geist mit Hass erscheint, es ist keine Liebe. Dann Mitgefühl kann nicht mit Gewalt entstehen. Wo es Mitgefühl gibt, kann es nicht Gewalt geben. Deswegen wir üben Mitgefühl, damit wir von Gewalt loswerden. Wo Gewalt entsteht, kein Mitgefühl. Wenn wir Freude üben, was nicht entstehen kann. Eifersucht. Wenn wir den Weg von Bodhisattva gehen möchten und wir noch Eifersucht haben, das ist aber wirklich schade. Und dazu kommt noch Arati. Also Arati ist Zustand von Langeweile, von Depression. Diese Zustände können nicht mit Freude zusammenkommen. Unmöglich. Und Upekkha, Gleichmut, kann nicht mit Anhaftung entstehen. Wenn wir Gleichmut haben, wir haben nicht Anhaftung. Gleichmut und Anhaftung kennen nicht zusammen. So, die Entwicklung und Meditation heißt in den buddhistischen Sprachen Entwicklung, Bhavana. Entwicklung von diesen Gefühlen dann führt zu Verlassen von den negativen Gefühlen, die dann das Gegenteil sind. Nächstes ist, die meisten von uns sind besonders an den Weg von Bodhisattva interessiert. Der Weg von Bodhisattva ist der Weg von universalen Erleuchtung, nicht individuellen, sondern universalen Erleuchtung. Wenn man diesen Weg einschlagen möchte, erste, was zu tun ist, ist Verständnis und Anwendung von sogenannten Nirvikalpa-Jnana, nicht differenzierendes Denken. Nicht differenzierendes Denken heißt, dass man versteht, dass eigene Geist und die eigene Gefühle, eigene Wahrnehmungen und die Wahrnehmungen, Gefühle und Geist von allen Wesen lassen sich nicht unterscheiden. Wenn wir uns von Negativen befreien. Wir befreien gleichzeitig alle Wesen von Negativen. Wenn wir positiv entwickeln, wir positiv entwickeln in allen Wesen. So lernt man zu denken, wenn man den Weg von Bodhisattva eingehen möchte. Und das heißt Nirvikalpa Jnana, also Wissen von Nicht-Differenzierung. Und diese Meditation, das wir lernen werden, wir in den nächsten Tagen werden erklären, ist nichts anderes als Entwicklung von nicht-differenzierendes Denken. Das heißt, wenn man Liebe übt, man betrachtet alle Wesen im Zustand von Freude, weil die Liebe gibt Freude. Wenn man Mitgefühl übt, man betrachtet alle Wesen im Zustand von Leiden, in dem alle Wesen sind mit Vergänglichkeit verbunden. Wenn man Freude übt, man betrachtet Potenzial für Freude in allen Wesen. Wenn man tief in die Lehre von Bodhisattva glaubt, dann betrachtet man potenziell für den Zustand von Buddha in allen Wesen. Darüber werden wir auch weiterreden können. Dritter Aspekt von diesen Meditationen ist sogenannte Dharmakshanti. Einer, der den Weg von Bodhisattva eingehen möchte, sein Ziel ist Empfang von Dharma. Empfang von Dharma heißt Empfang von Gleichmäßigkeit von allen Dingen. Im Buddhismus wir glauben nicht an Gott, der Schaffer, aber wir glauben an bedingte Entstehung. Und bedingte Entstehung kann nur existieren, wenn alle Elemente unserer Erfahrung sind in Gleichgewicht, sind gleichmäßig. Das ist schwer zu verstehen. Aber wenn man sich Mühe gibt, es wird immer klarer. Die bedingte Entstehung setzt voraus, dass alles, was wir erfahren, eben Dharma ist. Außer Dharma kann nichts existieren. Und diese Meditationen, die wir lernen werden, ist eigentlich der Weg, damit, dass man sich an dieses Verständnis anpasst. Und zum Letzten wird erklärt, dass man lernt diese Meditationen von Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, damit man ein besserer Mensch wird. Und man kann nur zur Erleuchtung kommen, wenn man ein besserer Mensch wird. Ein Mensch, der nicht gute Qualitäten hat, kann nicht zur Erleuchtung kommen. Es ist nicht möglich. Also das sind die vier Aspekte, die wir erreichen möchten, indem wir diese edle, beste Zustände des Geistes und der Gefühle erreichen möchten. Die sind genannt die beste, indem sie die beste Formation des Geistes vorstellen sollen. Also die beste Formation des Geistes sind, wenn wir den Geist durch Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut kontrollieren und entwickeln, dann heißt das, dass wir uns nähern zu einem perfekten Zustand, dem Zustand von Buddha. Weil so glauben die Buddhisten, ein besserer Zustand als Zustand von Buddha kann es nicht geben. Nie gab es, nie kann es geben und nie wird es geben, weil der Zustand von Buddha ist eben die Perfektion von Liebe, Gleichmut, Freude und Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, das zur Perfektion gebracht wird, zu Dharma gebracht wird, zu Gleichmäßigkeit von allen Dingen mit Perfektion an Gefühlen. Also in dem Weg von Bodhisattva, diese vier Gefühle spielen besonders in allen Wegen, aber besonders in der Weg von Bodhisattva spielen sie zentrale Rolle für die Entwicklung des Geistes. Indem wir von den vier edlen Zuständen etwas haben, wir haben wirklich etwas von der Weisheit, von Beziehung zu sich selbst und zu den anderen bekommen. Wenn wir die nicht haben, wir können uns nicht wundern, dass wir Probleme mit sich selbst und mit den anderen haben. Ob es wirklich so ist, muss man mit sich selbst experimentieren, in sich selbst stehen. Andere Labor, wie ich sage, haben wir nicht, außer uns selbst. Ob was der Lehre, was der Buddha lehrt, richtig ist oder nicht richtig ist, muss man in eigene Labor sehen. Nur dann kann man wirklich richtig verstehen. Der im Buddhismus, so wie der wahre Buddhist ihn verstehen sollte, es gibt keinen Platz für blinde Glaube. Man muss selbst erleben, dass es wirklich so ist, damit man echte Glaube entwickelt. Und diese echte Glaube hoffentlich eben kommt, wenn wir diese edle Gefühle entwickeln, die unseren Geist formieren, indem, wie wir angefangen haben und gesagt haben, die Gefühle oder Empfindungen ist, was uns formiert. Also die kritische Rolle spielen in unserer Formation. Wir benehmen uns nach unseren Gefühlen und wir beziehen uns zu sich selbst und zu den anderen durch unsere Gefühle. Also unsere Gefühle schaffen unsere Karma und unsere Karma schafft uns. So, dieser Mönch hat genug gesprochen für heute. Das ist so Vorgeschmack. Bevor man Hauptmahl isst, sollte man ein bisschen Vorspeise essen. Dann, ich habe kurz erklärt, was wir in diesem Kurs üben werden und lernen möchten. Theorie ohne Praxis hat keine Kraft, unsere alten Gewohnheiten zu ändern. Und im Buddhismus natürlich, wir glauben nicht an Selbst. Unsere Selbst ist unsere Gewohnheiten. Je mehr wir meditieren, desto klarer werden wir verstehen, dass die meisten von unseren Gewohnheiten sind nicht so gut für die Meditation. Hoffentlich, die meisten von uns haben es schon erfahren, deswegen treffen wir uns hier im Kloster, nicht in der Kneipe. So, dann hoffentlich, so hoffe ich, wir sind so wenig hier, dass diese 4 Tage, 5 Tage, in denen wir diese 4 beste Bleiben des Geistes, beste Zustände des Geistes üben, wir verbringen so wie im Himmel, weil Brahma ist auch himmlische Wesen mit Harmonie, Liebe, Mitgefühl und dass wir wirklich diese 5 Tage für uns von Nutzen werden, indem wir weiter versuchen, bessere Wesen zu sein und besser den Weg zur Klarheit, also den Weg von Buddha zu verstehen. Om Itobo. So, irgendwelche Fragen? Vihara bedeutet das Gefühl oder Zustand? Nein, Vihara bedeutet bleibe. Bleibe. Oder Wohnung auch. Die Wohnungen der Mönche heißen auch Vihara. Kloster heißt auch Vihara. Hier sind wir in Vihara, wo die Mönche wohnen. Und die Bleibe unseres Geistes eigentlich sind unsere Anhaftungen nach dem Buddhismus. Wir bleiben, wo wir haften, wo wir nicht haften, keine Bleibe. Wenn wir an nichts haften, dann sind wir Buddhas. Wenn wir Meditation üben, dann was finden wir? Dass wir nicht Buddha sind. Das ist Erleuchtung. Wenn wir so erleuchtet sind, dann geben wir uns Mühe. Wenn wir uns Mühe geben, dann die Lehre von Buddha wird von großem Nutzen für uns. Dann Erleuchtung fängt an mit Nichterleuchtung. Ist das so? Ja, Michael, alles klar? Haben Sie irgendwelche Fragen noch? Sind Sie gespannt, dass Sie was Gutes lernen werden? Na prima. Na dann, indem einige von uns sind von weit weg gekommen und morgen, wenn sie an Qigong teilnehmen möchten, müssen sie sehr früh aufstehen. Soll man die Leute wecken oder einfach jeder? Ja, kommt für sich dann. Also sie... Haben sie vielleicht nicht, jeder hat einen Wecker. Hat jeden Wecker? Eigentlich schon nicht. Und die Qigong-Übung findet drüben in dem Raum gegenüber dem Parkplatz statt. Nach der Qigong-Übung kommen wir hierher zu meditieren. Sie haben keinen Wecker? Ein Handy. Handy, okay. Kann man ja. Ich hoffe, dass ich das dann höre. Also, dass ich wach werde. Mein richtiger Wecker ist ja... Ja. laut und habe ich vergessen. Ja. Handy, okay, kein Problem. Wenn wir laut sprechen. Dann können Sie ein bisschen näher. Hm? Ja. Ich habe auch einen Wecker. Aber wir sind gewohnt, früh aufzustehen. Das gehört schon zum Leben der Mönche und Nonnen. Hm? Aber normalerweise, besonders in Europa, Europa noch gut, aber Spanien, wenn Sie in Spanien lehren, dann werden Sie nie die Leute um 3:45 Uhr aufzustehen, werden Sie sie nie zwingen können. In Spanien noch Mitternacht sind die Straßen voll. Und sie frühstücken, wenn sie um 9 frühstücken, dann heißt es noch ziemlich früh. Na gut. Dann alle sind klar, keine Fragen mehr. Was meinen unsere Schwester und Brüder? Alles okay? Ja? Haben Sie mal einen Kurs über Metta gemacht oder Meditation? Metta-Meditation gemacht? Ja? Schon teilgenommen? Hm? In der Theravada-Tradition? Ne? Ja, Goenka. Goenka, ja. Ja, mit ein bisschen Metta. Wer hat noch nicht geübt, Metta? Na gut, dann abends, ich werde dann ein bisschen über die Karaniya Metta Sutta erklären, mit dem Text. Dann der Tumzu wird verteilen morgen. Und während des Tages dann ich erkläre die allgemeine so Theorien, die mit Metta und wenn wir noch Zeit finden, auch mit den anderen Gefühlen verbunden sind. Und wir behandeln es klein bisschen auch mit der Perspektive von dem Weg von Bodhisattva, was für uns besonders interessant ist. Ja? Gut, dann wir können auch ein bisschen über die, was Nagarjuna und Madhyamika darüber sagt und die Yogacara, damit wir besser verstehen. Aber bevor wir Metta meditieren, wir haben viele Meditationserfahrungen. Das heißt, bevor wir Metta üben, machen wir Samatha. Ein bisschen Erklärung von Samatha, ja. Genau. Ja, wer hat noch nicht Samatha gelernt, diese Hauptprinzipien von Samatha? Ah, dann erkläre ich ein bisschen über Samatha. Samatha, ja. Samatha. Samadhi, ja, Samatha. Samatha. Okay. Das heißt Samatha? Beruhigung. Erst muss man den Geist beruhigen, damit er sieht die Sachen, wie sie sind. Sonst wir sehen nur unsere eigenen Vorurteile. Und das machen wir die meiste Zeit leider. So ist das, wenn man meditiert, man wird davon bewusst. Wenn man nicht meditiert, schade, dann wird man nicht davon bewusst. Okay. Wir können heute aus beruflichen Gründen nicht den ganzen Tag bei Ihnen sein. Was erwartet uns, wenn wir abends kommen? Naja, ist, macht das Sinn, oder? Macht das Sinn. Alles macht Sinn, wenn man den Sinn macht. Hm? Wenn man den Sinn nicht macht, alles macht keinen Sinn. Dann, was mich anbetrifft, Sie selbst entscheiden. Für mich, es wird nicht sterben, natürlich. Aber wenn Sie Meditation machen, ist natürlich mehr nützlich, weil man muss die Theorien mit Praxis verbunden. Und abends, ich werde nach dem nach dem Sinne von Sutra. Tagsüber, ich werde dann mehr im Sinne von praktischen Sinne und von Meditation. Aber auch das wird natürlich nicht schade, nicht, dass es nicht von Vorteil sein wird. Es wird bestimmt von Vorteil sein, aber ob es Sinn macht oder nicht, das müssen Sie selbst entscheiden. Das kann niemand für Sie entscheiden. Man muss auch Schwester auf Mittag zu lernen oder Samadhi zuerst. Erst indem viele von uns besonders Shamatha betonen und diese Meditationen sind eigentlich Shamatha-Meditationen. Ich erkläre gewisse Hauptprinzipien von Shamatha, bevor wir erklären die Methode. Was sind die Bedingungen für Shamatha und so weiter? Und warum man Shamatha übt? Und diese Bedingungen von Shamatha sind eigentlich gleich in allen buddhistischen Traditionen. Dann ich erkläre klein bisschen über die Besonderheit von Shamatha in dem Wege von Bodhisattva. Ich sage nie Mahayana oder Hinayana. Ich sage Weg von Bodhisattva und Weg von Arahat. Die zwei Wege müssen wir richtig verstehen. Egal, ob wir Theravada sind oder ob wir andere sogenannte Mahayana sind. Wir sollen die zwei Wege verstehen. Das gehört zu Buddhismus. Nicht wahr? Ja. Alle okay? Dann heute zu Ende. Dann wie immer wir machen sehr wichtige Praxis, ist Übergabe von Verdienst an alle Wesen. Wollen wir auf Vietnamesisch rezitieren oder auf Pali? Auf Pali. Auf Pali? Hui Xiang. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Hui Xiang. Hui Xiang. Machen wir auf Vietnamesisch, dann lernen wir auch dort. Oder ich rezitiere auf Pali. Dann anderes Mal, einmal Vietnamesisch, einmal Pali. Ja. Eta vata chame hisampadam punyasampadam sabbe deva anumodantu sabasampati siddhya. Eta vata chamehi sambadam punyasampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampati siddhya. Eta vata chamehi sambadam punyasampadam sabbe satta anumodantu sabasampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyang tanganu moditwa chiramrakantu lokasasana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyang tanganu moditwa chiramrakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyang tanganu moditwa chiramrakantu tumampara. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu Mate bhavat pantanayo sukhi dighayu ko bhava. Bhavatu sabha manganam, rakhantu sabha devata, sabha buddha anubhaven, sabha dhamma anubhaven, sabha sangha anubhaven, sada sote bhavantu te devo vasatu kalen, sasa sampati hotu cha, pito bhavatu loko cha, raja bhavatu dhammiko. Sadhu, sadhu, sadhu. Dann heute ist das Programm zu Ende. Bitte ruhen Sie sich gut aus. Und morgen fängt es an, richtig, um 4 Uhr mit Qigong-Übungen. Na, Nuiman. Omitobo.